Als letzter Act des SO21-Abends werdet ihr nun eine Soundperformance der schwebenden Drones, einer Harfe und den schweren Wummern einer Orgel hören. Andrea Brunners Harfe hängt frei im Raum. Ihre Harfenklänge werden von Mikrofonen direkt in eine Vielzahl von Effekten eingeschlauft. So entstehen nicht nur zarte, sondern auch sehr unzarte Klänge der Harfenseite. Die Signale Andrea Brunners gelangen aber auch durch das Mischpult von Andreas Glauser, welcher in seiner Schwere und Schwärze gleich nebenan unter einer Orgel liegt. In diesem Mischpult werden die Signale der Harfe zerfetzt und zerschnitten. Auch die Orgel, welche ihren Platz oben auf dem Mischpult sitzend innehat, ist klanggebend für das Mischpult, welches auch dieses Tonsignal gierig in sich hineinfrisst und als Zerrung und Irrung wieder in den Raum schleudert. Thank you. Thank you.